wie gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat die nächsten Reste gehauen. Das hat er gemacht. Aquí comienza Niemandsland, un programa sobre la actualidad alemana, en Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Guten Morgen, 19. Januar 2013. Willkommen zu einer neuen Sendung Niemandsland. Jeden Formfehler gemacht, in alle Fettnäpfchen gestiegen. Keine Peinlichkeit und keine Unannehmlichkeit vermieden. Alle Freunde, Liebe an Verwandte. Vor den Kopf gestoßen, voll in den Mist gegriffen, mit den Händen, mit dem Bloßen. Ja, es stinkt zum Himmel, ja, es ist nicht mehr schön, wenn es weiter so mieft, würde ich jetzt besser mal gehen. Alle Geschwindigkeitsbegrenzungen konsequent überschritten, über alles schlecht geredet, auch in Gegenwart von Dritten. Keine Scheune im Mai und auch nicht im August, kein Respekt vor dem Mann und der Frau und dem Frust. Ja, es stinkt zum Himmel, die Frage bleibt bestehen, wie weit kann sich ein normaler Arsch eigentlich stehen? Kein Taler auf der Tasche, keine Kugel mehr im Lauf, keine ansatzweise gute Idee für einen wirklich guten Kauf. Fenster rausgeschmissen, ohne ein Gefühl. Den Urlaub fest, ohne Sinn, ohne Ziel. Hauptsache Schabernack, Hauptsache irgendein Kack. Die Dinge sind, wie sie sind. Und wenn er ab ist, er lag, dann gibt es nichts mehr. Es sei denn, man will nicht verstehen, wie weit kann sich ein normaler Arsch eigentlich stehen. Ja, er stinkt zum Himmel, was bleibt es unangenehm. Wie weit kann sich ein normaler Kack Arsch eigentlich stehen? Ja, es stinkt zum Himmel, die Frage bleibt bestehen, wonach sich normale Ärsche eigentlich sehen. Das Unwort des Jahres ist da. Opferabo. Das Unwort des Jahres 2012 lautet Opferabo. Wer kann damit so auf den ersten Blick, beim ersten Hören etwas anfangen? Ich glaube niemand. Das gab die Jury jedenfalls unter dem Vorsitz der Sprachwissenschaftlerin Nina Janisch bekannt. Opferabo ist das Unwort. Der Wettermoderator Jörg Kachelmann habe im vergangenen Jahr in mehreren Interviews davon gesprochen, dass Frauen in der Gesellschaft ein Opferabo hätten. Erklärte die Jury weiter. Das Wort stelle in diesem Zusammenhang, Zitat, Frauen pauschal und in inakzeptabler Weise unter den Verdacht, sexuelle Gewalt zu erfinden und somit selbst Täterinnen zu sein. Deshalb heißt es ja auch Unwort. Die Sprachforscher betonen zugleich, sie urteilten damit nicht über den Fall Kachelmann. Der Wettermoderator war im Mai 2011 vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Damals war das ein Riesenthema in den deutschen Medien, ein Wirbel, der sich bis heute nicht ganz gelegt hat. Wie man nun auch sieht, dieser Medienwirbel um die Vergewaltigungsaffäre Kachelmann hat sich niedergeschlagen im Unwort. Überrascht reagierte der Direktor des Instituts für Deutsche Sprache, IDS, auf die Wahl. Der gekürte Begriff habe bei ihm zunächst nichts klingeln lassen, sagte Ludwig Aichinger gegenüber der Nachrichtenagentur DAPD. Ich kannte das Wort nicht. Erst nach dem Lesen der Jurybegründung verstehe er, was mit der Wahl kritisiert werde. Gut, wir hier im Niemandsland finden das Wort würdig, ein Unwort zu sein, aber merkwürdig, auf die Liste und an die erste Stelle zu kommen, da man es wirklich nicht ohne einen weiten Kontext verstehen kann. Eine andere Sache ist das mit dem Wort Pleitengriechen. Auch Pleitengriechen wurden zum Unwort gewählt. Zu weiteren Unwörtern wählte die Jury Pleitegriechen und Lebensleistungsrente. Der Begriff Pleitegriechen diffamiere ein ganzes Volk in unangemessener und unqualifizierter Weise, erklärten die Sprachforscher. Das Wort Lebensleistungsrente sei eine irreführende bis zynische Bezeichnung für ein Vorhaben, bei dem unter sehr restriktiven Bedingungen eine geringfügige Zusatzleistung des Staates versprochen wird. Für 2012 waren den Angaben zufolge 2232 Einsendungen mit 1019 verschiedenen Vorschlägen eingegangen. Am häufigsten vorgeschlagen wurde das Wort Schleckerfrauen, ein Begriff aus der Krise der Drogeriemarktkette Schlecker. Krise heißt hier betrügerischer Bankrott und Vorenthaltung der Löhne und Erregung eines sozialen Ärgernisses, wenn man das so nennen darf. Andere Unwörter waren natürlich in den letzten Jahren in aller Munde. Das Unwort des Jahres 2011 heißt Dönermorde. 2010 war es der Begriff alternativlos gewesen. Das Unwort des Jahres wurde bereits zum 19. Mal seit 1991 bestimmt. Seit 1994 wird es von einer unabhängigen und ehrenamtlichen Jury gewählt. Schauen wir uns die Liste der Unwörter der letzten zwei Dekaden einmal ein bisschen an. Ausländerfrei war das erste Unwort von 1991. Fremdenfeindliche Parole in Hoyerswerda. Das war die Begründung für diesen zynischen Begriff. 92 war es dann ethnische Säuberung, Propagandaformel in Ex-Jugoslawien. Allgemeine Praxis weltweit, aber in Ex-Jugoslawien wurde es ausgesprochen und damit zum Unwort. Überfremdung von 1993 erklärt das Scheinargument gegen Zuzug von Ausländern. Dann Peanuts ist aus dem Bankerjargon abschätzig für wenig Geld. 1994. Für einen betrügerischen Banker ist es natürlich 1 Million Peanuts, wenn er an 300 rankommen kann. 1995 gab es auch ein Unwort, das die Öffentlichkeit sehr ärgerte. Es ging um die Beschönigung der Diätenerhöhung im Bundestag. Die Herrschaften haben sich mal so kurz die Gehälter erhöht und nennen das Diätenanpassung. 1996 war das zynische Wort Rentnerschwemme das Unwort. Falsches, angstauslösendes Naturbild für einen sozialpolitischen Sachverhalt. 97 war es Wohlstandsmüll, Umschreibung arbeitsunwilliger Menschen. Diesen Begriff prägte ein gewisser Herr Helmut Maucher von Nestlé, dem multinationalen Konzern. Sozialverträgliches Frühableben ist natürlich ein Gipfel an Zynismus, an Frechheit und an Unmenschlichkeit. 1998 war dies das Unwort des Jahres. Die Erklärung hierzu, das zynisch wirkende Wort, die zynisch wirkende Ironisierung. Ärztepräsident Carsten Willmer hatte diese Schweinerei in die Welt gesetzt. Sozialverträgliches Frühableben. Die meinen also, je früher die alten Menschen sterben, umso weniger Rente muss der Staat zahlen. Und das ist sozialverträglich. Da gewinnt man mit. Ob dieser Mann auch vorhatte, ein Rentner-Tötungsprogramm einzuleiten, Todesschwadronen auszuschicken, das weiß man nicht. Das ist ein kleiner, zynischer Kommentar von mir noch obendrauf. 2000, nationalbefreite Zone, zynisch heroisierende Umschreibung einer von rechtsextremen terrorisierten Region. 2001, das Wort war Gotteskrieger, Selbst- und Fremdbezeichnung der Taliban und Al-Qaida-Terroristen. ...2002, Unwort des Jahres, Ich AG, Reduzierung von Individuen auf sprachliches Börsenniveau. 2003, Tätervolk, Begründung der Jury, inakzeptabler Vorwurf der Kollektivschuld. 2003, den Begriff hatte übrigens ein CDU-Mann geprägt, CDU-Mitglied des Bundestags, ein gewisser Herr Martin Hohmann. 2004 war das Unwort des Jahres Humankapital. Die Jury erklärte das so: degradiert Menschen zu nur noch ökonomisch interessanten Größen. 2005 war Entlassungsproduktivität. Gewinne aus Produktionsleistungen eines Unternehmens nach der Entlassung von Mitarbeitern. Passte in die Zeit und passt immer noch in die Zeit, diese fürchterlichen Praktiken der internationalen Hedgefonds, Industriebetriebe zu kaufen, Leute zu entlassen und den Rest doppelt und dreifach arbeiten zu lassen. Entlassungsproduktivität. 2006, das Unwort des Jahres, freiwillige Ausreise. Auch ein Euphemismus, Gesetzes- und Behördenterminus in Asylverfahren. 2007 dann das frauenfeindliche Unwort Herdprämie. Diffamierende Bezeichnung für Frauen, die ihre Kinder zu Hause erziehen, anstatt einen Krippenplatz in Anspruch zu nehmen. 2008. Den Gipfel aller Unwörter bildet das Unwort des Jahres 2008, passend zur Krise, soll man sagen, zum großen Bankenbetrug, zur größten Riffifi der Banken in der Geschichte des Kapitalismus. Notleidende Banken. Das Verhältnis von Ursachen und Folgen der Weltwirtschaftskrise wird hier mit diesem Wort rundweg auf den Kopf gestellt. Die Banken werden als Opfer dargestellt, als würden Banken notleiden, während die Menschen, die wirklich notleiden, wie gesagt, diffamiert werden als Wohlstandsmüll oder Rentnerschwämme oder sonst wie mit faschistoiden Begriffen verhöhnt und bespuckt und beschimpft. Sehr oft von denselben Leuten, die diese Bankenkrise ausgelöst haben. Ein weiteres arbeiterfeindliches Schimpfwort war das Unwort des Jahres 2009, Betriebsrat verseucht. Die Jury erklärt hierzu, dieser Begriff sei eine skandalöse Diffamierung der Vertretung von Arbeitnehmerinteressen. Richtig. 2010 dann das Wort alternativlos. Auch hier die Erklärung, möchte ich kurz liefern. Politiker bezeichnen damit nicht einen Weg ohne Alternative, sondern die von ihnen bevorzugten Lösungsansätze. Also dieses ganze Wort ist eine große Lüge. Und wie vorhin eingangs schon gesagt, 2011, Dönermorde, das Unwort des Jahres, Verharmlosung der Mordserie an 8 türkischstämmigen und einem griechischen Kleinunternehmer durch Neonazis, eine Neonazi-Terrorgruppe, gefördert und unterstützt vom deutschen Verfassungsschutz. Dönermorde. Pfui Teufel. Ακούτε την ουδέτερη ζώνη. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο. Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Ακούτε την ουδέτερη ζώνη. Μια ελεύθερη φωνή σε έναν λιγότερο ελεύθερο κόσμο. Χαιρετισμού στη Βαρκελόνη από την Ελλάδα. Νίμανσλαντ. Νίμανσλαντ. Anarchisten. Dieser Typ. Erst schrieb er Harry eine Menge komischer Briefe. Letzter Selbstmord in die Hosen gegangen, wetzte das Hackebeil und warte auf die Apokalypse. Dann tauchte er eines Nachmittags einfach auf. Harry arbeitete noch als Nachtwächter und kroch nur mühsam aus der Falle. Tut mir leid, bin nicht besonders in Form. Harry hatte seinen Bierbauch, an dem Typ war auch nichts Besonderes dran. Sie kippten ihr Bier. Der Typ fing an zu quatschen. Wo geht's lang? Wo geht die Reise hin? Wann kommen die Barrikaden? Was sagt das Karma? Der Typ verschüttet Bier. Keine Ahnung, muss passen. Was heißt passen? Und der Underground? Mir kannst du doch nichts erzählen, ich hab doch dein Zeugs gelesen. Wann steigt denn endlich die große Sache? Wann geht's los mit der Anarchie? Selbst ganz krank, ehrlich, aber mir sagt das alles nichts mehr. Ich bring diesmal auf die Beine, bin total stumpf, verpenne am liebsten die Zeit in meiner Bügelflasche neben dem Bett. Beantworte nichts mehr. Das Feeling ist futsch, Mann, ich bin wie versteinert. Der Typ flippte. Du hast dieses heiße Zeug geschrieben, den wilden Mann markiert, Underground, Anarchie, Dillinger, Che, Dorothy. War wohl nichts als Show, was? Tut mir leid, sagte Harry. Anarchisten werden auch alt. Anarchisten sterben sogar. Aber nicht im Bett, schrie der Typ. Dann musste er aufs Klo und Harry zeigte ihm den Weg, sperrte hinter sich ab und legte sich in die Falle. Der Typ trommelte eine Weile an die Tür und schrie irgendwas. Dann wurde es still. Harry starrte an die Decke und wartete bis zur Nachtschicht. Tod eines Anarchisten. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda Barcelona. Ein regnerischer Samstagvormittag hier in der gräflichen Stadt Barcelona, in der Hauptstadt Kataloniens. Ich begrüße noch einmal alle Hörerinnen und Hörer, die sich vielleicht jetzt erst dazugeschaltet haben, daheim sitzen, vom Kaffee. Hallo, buenos dias, bon dia. Jetzt mittlerweile ins Studio geschneit. Werner, hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Was gibt's Neues draußen? Bueno, da sprechen wir dann drüber so im Laufe der Sendung. Ne? Ist ja einiges, was sich so tut. Oder fall doch am besten gleich mit der Tür ins Haus und fang an mit dem ersten Skandal. Ja, Bankraub in Berlin. Ob man das Skandal nennen kann, weiß ich nicht. Normalerweise wird Bankraub ja von den Direktoren und den Hedgefondsmanagern verübt. Bankraub und Staatskassenraub. Aber diesmal scheinen es wirklich klassische Bankräuber im klassischen Stile zu sein. Ja, ich finde auch, heutzutage sollte man den Bankraub als Mundraub ansehen. Tucholsky hat ja mal gesagt, glaube ich, es war Tucholsky, der hat gesagt, die Banker sind die einzigen Menschen, die mit ihrer Arbeitskraft das Kapital ausbeuten. Die geben sich nämlich Gehälter von, weiß ich nicht wie viel, 100.000 oder heute sind es Millionen Reichsmark, Euro, Dollars. Und die sind also die einzige Spezies Mensch, die das Kapital ausbeuten. Der ganze Rest wird vom Kapital ausgebeutet. Auch interessant. Jedenfalls, eine Gruppe professioneller Einbrecher hat in der Berliner Volksbank in der Wrangelstraße durch einen Tunnel 230 Schließfächer leergeräumt. Der Tunnel war 45 Meter lang. Und die haben Folgendes gemacht. Die haben in der Nähe der Bank einen Parkplatz gemietet, einen unterirdischen Parkplatz. Und als sie einmal den Parkplatz hatten, haben sie ein kleines Zelt um ihre Parkplatz, Parzelle gebaut, so eine Plastikabschirmung. Und da haben sie dann gebaggert und gewühlt, das muss über Monate gegangen sein. Den Bürgern und den Nachbarn ist aufgefallen, manchmal standen die draußen, zwei oder drei Männer in Arbeitsanzügen und haben geraucht. Und niemand wusste, wo die dann nachher hingingen. Aber das war ein normales Straßenbild in Berlin. Überall stehen Leute und rauchen sich ein Zigarettchen in Arbeitsklamotten. Die haben also gewühlt und gewühlt und gewühlt und ich weiß nicht, nach wie vielen Monaten waren sie dann genau unter dem Tresorraum der Volksbank, der Berliner Volksbank in der Wrangelstraße. Haben dann die Decke bzw. den Fußboden durchstoßen und sind schwuppdiwupp rein. Es gibt eine tolle Szene in dem Film Die Brüder Sass, wo die beiden Brüder das gleiche machen. Die graben auch einen Tunnel. Die haben sich wahrscheinlich von dem Film anregen lassen, durchstoßen dann natürlich auch die Wand, öffnen die Schließfächer und berauschen sich dann. Die haben nämlich vorher selber ein Schließfach gemietet, ein paar Monate vorher, und haben in ihr eigenes Schließfach, Werner, halte ich fest, zwei Bierflaschen, was man in Berlin so Mollezischen nennt. Die haben also als Gentleman verkleidet, sich Schließfächer gemietet und haben Das waren Spaßvögel, in ihre Schließfächer zwei Bierpullen reingestellt, das war alles, und haben dann, als sie den Einbruch begangen haben und waren dann endlich in dem riesen Tresorraum, haben die dann erstmal ihre eigenen Schließfächer aufgemacht und eingezwitschert. Prost, Prost, haben sich zugeprostert und sind dann mit riesigen Vorschlaghämmern, haben die ein Schließfach nach dem anderen zertrümmert. Ja, hoffentlich haben sie nachher die leeren Flaschen wieder mitgenommen, da gibt's ja noch Pfand. Ja, aber genau. Also der Film ist lohnenswert. Wer diesen Film nicht kennt, liebes Publikum, liebe Freundinnen und Freunde, Hörerinnen und Hörer, Damen und Herren, diesen Film muss man sehen. Ich bringe mal gerade den Trailer des Films, damit man so einen kleinen akustischen Eindruck hat, worum es eigentlich geht. Ist auch tolles Kino, ist ganz groß aufgemacht und in den Hauptrollen Ben Becker als Erich, nein, als Franz und Jürgen Vogel als Erich saß. Und die wurden in der Weimarer Republik durch eine Reihe von wirklich spektakulären Einbrüchen zu wahren Volkshelden. Die Polizei war lange Zeit machtlos, weil es gab damals noch keine Methoden, um diesen Burschen das Handwerk zu legen. Außerdem, Erich war ein begabter Techniker, ein Fummler, der hatte einen Schneidbrenner entwickelt. Und zwar ging es darum, die Stahlwände durchzuschneiden mit einem Schneidbrenner. Der hatte einen Schneidbrenner entwickelt, eine Art Aufsatz für den Schneidbrenner, der den Hitzestrahl des Schneidbrenners um das Zehnfache verstärkte. Und nachher sagte sein Vater sagte einmal zu ihm, das war ein ehrlicher Kommunist, der Vater, der sagte, Mann, Junge, hey, wenn du das als Patent angemeldet hättest, wärst du reich geworden. Gut, die Brüder Sass. Zeit von Elend und Not. Hallo Jungs. Waren zwei Brüder. Müssen die 869 Reichsmark sofort begleichen. Auf der Suche nach einem besseren Leben. Die Leute, die da reingehen, die haben richtig Geld. Sie nahmen sich alles. Das sind mindestens 50.000. Sie fürchteten keinen. Ab jetzt arbeiten wir zusammen und wir machen halbe halbe. Ich bin Erich Sass und das da drüben am Tisch, das ist mein Bruder Franz Sass. Wir sind Einbrecher. Es freut mich sehr, aber ich glaube, ich komme hier auch alleine rein. Ihr seht doch schon aus wie Verbrecher. Ihr seid Brüder. Das ist am Ende das Einzige, was zählt. Sie trauten niemandem. Sie stahlen Millionen. Es ist mir eine Ehre, so berühmte Gäste begrüßen zu dürfen. Franz und Erich Sass. Und bei dieser Gelegenheit darf ich Ihnen auch die gesamte Abendgasse überreichen. Sie werden sie sich ja sowieso nehmen. Lala? Du? Eine wahre Geschichte. Von zwei Brüdern. Du hast ja richtig Übung da drin. Nicht direkt da drin. Mit nur einem Ziel. Wissen doch alle, was die auf dem Kamm wollen. Ganz Berlin weiß das. Ruhm. Hier steht, dass wir Helden sind. Die Kinder auf der Straße, die spielen schon Polizei und Sass. Und Reichtum. Ich weiß, was sie vorhaben. Das ist Wahnsinn. Gibt es überhaupt irgendwas, wofür du ins Zuchthaus gehen würdest? Ja, für dich. Ben Becker. Jürgen Vogel. Sass. Ja, das war ein kleiner akustischer Eindruck des Films Brüder Sass oder Sass. Toller Film, kann ich jedem empfehlen, der wirklich Spaß haben will und auch sieht, dass Kriminalität auch sehr oft etwas mit sozialer Position zu tun hat. In dieser Zeit gab es ja offenbar auch noch Solidarität, ne? Also für den anderen ins Zuchthaus gehen, das wirst du heute auch nicht mehr so schnell finden. Und es gab noch was Tolles, Werner, in dem Film wird das geschildert. Die haben dann, die wohnten in einem Arbeiterviertel in Berlin, ich glaube Moabit oder was, oder Wedding, Roter Wedding. Lauter Kommunisten, kleine Leute, die kamen mal gerade so über die Runden. Die haben dann von manchen Bankrauben, haben sie das Geld in die Briefkästen der Nachbarn gesteckt, wo sie wussten, da leben Leute, die leiden Not und dann haben sie wirklich riesige Geldscheinmengen in die Briefkästen gestopft und haben alle was abgekriegt. Robin Hood-Typ. Also eine Neuauflage in einer anderen Version gab es ja dann mit der Bewegung 2. Juni in Berlin, wo die dann, wann war das, so 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre, wo die bei ihren Banküberfällen dann den bedrohten Angestellten immer noch Mohrenköpfe überreicht haben, bevor sie das Geld rausgeschafft haben. Aber fand ich auch süß, ne? Der da drüben ist mein Bruder, wir sind Einbrecher, ne? Also so nach dem Motto, gestatten, mein Name ist so und so, ich arbeite im Bereich Einbruch, würde man doch heute wahrscheinlich sagen. Ja, heute würde man sagen, ich arbeite im Bereich Investitionsfonds. Aber nochmal zurück zu Berlin, ne? Also finde ich ja gut, endlich mal wieder eine schöne Nachricht aus der alten Heimat, Wrangelstraße, das war ja bei mir genau um die Ecke. Ja, bei mir auch, das war in Kreuzberg 36. Aber ich finde schon, das ist der richtige Weg. Also wir müssen die Räuber enteignen wieder und legal oder illegal, scheißegal wie so oft, ne? Das Tolle an dem Film ist, der ist auch wirklich sehr spannend gemacht. Also man muss sagen, der ist toll gemacht, hat einen tollen Rhythmus und auch ein großartiger Otto Sander in der Rolle des kommunistischen Vaters und die Verhältnisse in den Unterschichten, in der Unterschicht, in der Arbeiterklasse der Weimarer Republik wird da wirklich sehr gut gezeigt. Es herrscht nämlich Weltwirtschaftskrise. Zu den historischen Brüder Sass gibt es auch einiges zu sagen. Ich möchte das mal kurz schildern. Die Brüder Sass waren zwei Berliner Einbrecher, die in der Weimarer Republik große Popularität erlangten. Das war Franz, der wurde 1904 geboren, und Erich 1906, Sass. Beide 1940 umgekommen, gestorben. Im Film sieht man, wie sie abgeknallt werden, kaltblütig abgeknallt von SA-Schergen. Die waren zwei von insgesamt 5 Söhnen des Lohnschneiders Andreas Sass und der Wäscherin Marie Sass aus Berlin-Moabit. Sie wuchs in den ärmlichen Verhältnissen auf. Die Wohnung der Familie im Hinterhaus der Birkenstraße 57 hatte gerade, Achtung, 40 Quadratmeter Fläche. Dem Milieu entsprechend kamen sie seit ihrer Jugend immer wieder mit Jugendamt und Polizei wegen geringer Delikte in Berührung. 1926 entschlossen sich die Brüder, sich ernsthaften Methoden der Geldbeschaffung zuzuwenden. Dazu nutzten sie modernste Methoden, die inzwischen für ihr Gewerbe als prototypisch gelten, damals allerdings ein Novum darstellten, das Öffnen von Banktresoren mit Schneidbrennern. Da war also bis dahin noch niemand drauf gekommen. Nach Beschaffung eines Schneidbrenners der Firma Fernholz versuchten sie sich erstmals im März 1927 an der Depositenkasse der Deutschen Bank im heimatlichen Moabit. Klar, man fängt klein an. Der erste Versuch scheiterte allerdings am nicht einkalkulierten Sauerstoffverbrauch des Schneidbrenners, der ihnen im engen Kellerraum die Luft zum Atmen nahm. Die haben aber schnell dazugelernt. Eine Reihe weiterer Versuche bei der Dresdner Bank an der Budapester Straße, der Reichsbahndirektion am Schöneberger Ufer und schließlich am 20. Mai 1928 beim Landesfinanzamt Moabit schlugen allesamt fehl. Das heißt, die Polizei war also lauter fehlgeschlagene Bankrauben auf der Spur und Einbrüchen. Dafür war inzwischen Kriminalsekretär Fabich auf der Spur der erfolglosen Einbrecher auf die Spur angesetzt worden. Dann aber sollte es losgehen. Am 27. Januar 1929 drangen die Brüder in die Stahlkammer der Diskontobank am Wittenbergplatz, Kleiststraße 23 ein. In wochenlanger Arbeit hatten sie einen Tunnel vom Nachbarhaus zum Keller der Zweigstelle gegraben. Durch einen Luftschacht gelangten sie dann an die Außenwand des Tresorraums, die aufgebrochen wurde. Dort öffneten sie in aller Ruhe 179 der 181 Schließfächer und räumten sie aus. Der Raub wurde erst 3 Tage danach entdeckt, da die Tür von innen blockiert war. Das haben sie auch noch geschafft. Der Kassierer, der am 28. Januar vergeblich versuchte, die Tür zu öffnen, vermutete erst ein defektes Schloss. Daraufhin rief man Spezialisten der Firma Arnheim, aus deren Produktion der Tresor stammte. Arnheim-Tresore waren wegen ihrer Stabilität damals weltberühmt. Und auch die Firmenspezialisten konnten die Tür nicht öffnen. Erst am Mittwoch, den 30. Januar, gelang zwei Maurern der Durchbruch durch die Betonwand. Die mussten also selber die Betonwand kaputtschlagen, weil die Tresortür, die ging einfach nicht mehr auf. Im Chaos der geplünderten Tresorräume fanden die Bankangestellten auch noch zwei leere Weinflaschen. Aha, im Film durch Bierflaschen ersetzt, die von den Einbrechern zur Feier des gelungenen Bruchs geleert worden waren. Der Schaden wurde grob auf 2 bis 2,5 Millionen Reichsmark geschätzt. Genauere Angaben machten die Schließfachinhaber nicht. Vermutlich, und das ist auch jetzt wieder der Fall in diesem aktuellen Bankraub in Berlin, vermutlich, weil viele Werte dort vor der Steuerbehörde versteckt worden waren. Das ist eben das Interessante. Wenn Schließfächer ausgeplündert werden, die Inhaber und Besitzer trauen sich meistens gar keine genauen Angaben zu machen, dann steht nämlich direkt das Finanzamt daneben und sagt, was? Sie hatten da 700.000 Euro im Schließfach? Aha. Wo kommt das denn her? Haben Sie das versteuert? Gut, jedenfalls, ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte vorlesen. Nach vielem, vielem Hin und Her, das ging über einige Zeit, über viele Jahre, das ging bis 1938. Sie wurden irgendwann in Dänemark verhaftet. Nach Haftentlassung wurden die Brüder sofort nach Deutschland ausgeliefert. Der von Bjerring informierte Fabich, das war der Kommissar, der auf sie angesetzt war, hatte in der Zwischenzeit in einer gründlichen Durchsuchung der Moabiter Wohnung, in der diesmal auch die Dielenbretter aufgerissen wurden, Beweismaterial für vergangene Einbrüche, nicht aber den in der Diskontobank entdeckt. Nach 2 Jahren Untersuchungshaft wurden sie wegen gemeinschaftlich begangenem schweren Diebstahls und Devisenvergehen verurteilt. Die Urteile waren hart. Franz Sass wurde zu 13, Erich Sass zu 11 Jahren Zuchthaus verurteilt. Und jetzt kommt's. Am 27. März 1940 wurden sie bei der Überstellung ins KZ Sachsenhausen bei Widerstand erschossen, wie die NS-Presse tags darauf meldete. Bei Widerstand erschossen hieß, die wurden kaltblütig ermordet, abgeknallt. Die offizielle Formel des Nazi-Regimes war bei Widerstand erschossen. Brüder Sass, wir halten Sie in Ehren, hier im Niemandsland. Brüder Sass, Niemandsland, 91.4 FM, Contrabanda. Ich hab da gerade so ein Projekt, super. Noch nichts Konkretes, aber sehr geil. Businessmäßig hab ich mich da noch nicht festgelegt. Irgendwas im Creative-Bereich. Auf jeden Fall. Bloß kein 9-to-5-Job. No, find ich ja mega ätzend. Genau. Ich mach einfach einen Fashion-Blog. Geil. Und laufe dann mit meiner Spiegelreflex durch Friedrichshain und mache Fotos von Streetart und interessanten Leuten. Hauptsache hier in Pedimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Ja, die sollen sofort aufhören. Die sollen den Krieg einstellen. Die Kampfhandlungen gegen das Volk einstellen. Herrschaften. Die da oben, die ihre Kampfhandlungen gegen uns... Hier die oberen 10.000, die wohl das goldene Ei entdeckt haben. Die Kuh, die man ewig melken kann, bis sie tot umfällt. Also ich will im Moment nicht nach Berlin, ich war da schon, aber die Gebrüder Grass, die... Sass, Grass, um Gottes Willen. Günther. Grass wäre ja weit weg davon, von sowas. Nee, aber die waren ja damals in Berlin und übrigens passend zur 1929, zur Weltwirtschaftskrise, ja? Ne? Ja, gelingt ja. Ihnen die erste erfolgreiche Arbeit. Ja. Sehr schön, ne? Ich meine, viele ordentliche Leute haben ja so angefangen, ne? Durruti, bevor er was geworden ist, hier in Spanien, hat er auch Banküberfälle gemacht zur Beschaffung des Geldes für die Aktivitäten und so weiter. Ja, aber ich wie in mittelalterlichen Moritaten. Oh weh, das Ende sehe ich schon. Ne? Die sind es auch ermordet worden. Jedenfalls damals hatten die noch irgendwie Stil, die Leute. Jetzt heute, wenn sich heute jemand bereichern will, was machst du dann? Dann wirst du zum Beispiel Schatzmeister bei der Regierungspartei. Ne? Also das ist, was in den letzten 2-3 Tagen jetzt wieder überall in der Presse und in den Medien ist hier in Barcelona. Ein gewisser Herr Luis Bárcenas kommt jetzt raus, er hat 22 Millionen Euro auf dem Konto in der Schweiz. Wer ist das? Das war viele Jahre lang der Schatzmeister der Partido Popular, der PP. Und dann aber schon beim letzten Korruptionsskandal vor 3 Jahren, dieser sogenannte Fall Gürtel, sind dann Quittungen aufgetaucht mit dem Kürzel LB. Also man hat dann vermutet Luis Bárcenas oder auch mit LBC, Luis Bárcenas Gutierrez. Oder auch einfach mit dem L, so wie Luis. Ne? Und dann wurde er also da mit verwickelt in diesen Korruptionsskandal. Er hat natürlich alles abgestritten und dem Richter erzählt, dass seine häufigen Reisen in die Schweiz damit zu tun haben, dass er gerne Ski fährt und dass er die Berge liebt. Und er, sagte damals dem Richter, hat keine Konten in der Schweiz. Ne? Dann wurde eine Hetz- und Schmutzkampagne gegen den Richter, den Garçon, geführt. Dem Balthasar Garçon wird der Fall entzogen und am Ende des Verfahrens eingestellt. Also das war im September 2011. Ne? Jetzt hat aber die Staatsanwaltschaft Antikorruption, hat weiter insistiert und die Sache weiter verfolgt, also wegen Geldwäsche, Steuerbetrug und so weiter. Und so kam jetzt raus, dass der 22 Millionen da hatte, muss man sagen. Das Kürzel Mr. LB war also eindeutig El Señor Luis Bárcenas. Von diesen 22 Millionen sind inzwischen 4,5 Millionen in den USA. Weitere 10 Millionen wurden regularisiert. Das heißt, Herr Bárcenas hat das großzügige Angebot seiner Parteikollegen von der Regierung angenommen, diese Steueramnestie vom letzten Jahr. Und das hat jetzt auch noch eine andere angenehme Konsequenz. Gleichzeitig wurde da mit dieser Steueramnestie auch eine Strafrechtsreform gemacht, wo dann für Amnestierte Steuerbetrug kein Delikt mehr ist, also nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden kann. Ja, so sieht's da aus. Und dann jetzt die Zeitung El Mundo hat jetzt gestern publiziert, dass jahrelang dieser Herr Bárcenas den Spitzenpolitikern von der PP jeden Monat Umschläge zugesteckt hat. Da waren dann jeweils zwischen 5.000 bis 15.000 Euro drin, also Geld von Bauunternehmen, Sicherheitsfirmen und so weiter, die sich eben für geleistete Dienste erkenntlich zeigen wollten. Laut Mundo, dieser Zeitung, soll Rajoy aber selber nie Geld bekommen haben. Und sei dann im Jahr 2009 mit der Cospedal abgesprochen worden, diese Praxis mit den Umschlägen einzustellen. Das ist natürlich auch sehr praktisch, weil inzwischen sind 4 Jahre vergangen und diese Delikte, die verjähren nach genau 4 Jahren. Und jetzt, also von der Partei wird natürlich alles wie immer abgestritten. Niemand hat irgendwas gewusst, ne? Und damals bei Gürtel wollten sie ihn nicht, haben sie ihn nicht fallen lassen. Die Partei hat noch seine Verteidigung finanziert von diesem Barcenas, ne? Und jetzt alle unisono. Ich weiß von nichts, nichts gesehen, nichts gehört. Und wir Politiker sind nicht alle gleich. Wir Ehrlichen sind die, die noch empört sind als die Bevölkerung und bla bla bla bla bla. Ja, gut, was uns jetzt bevorsteht, die nächste große Verarschung. Bis April will die Regierung die Namen der größten Steuerhinterzieher öffentlich machen. Und wenn du sowas liest, da weißt du wirklich nicht, sollst du heulen oder lachen. Die müssen sich ja selber auf die Liste setzen, ne? Die müssen ja ihre Schatzmeister und ihre Regionalfürsten mit auf die Liste setzen. Ja, die werden den Teufel tun. Da glaube ich eher, dass die Kinder eben doch der Storch bringt. Ne? Das halte ich für sehr wahrscheinlich, viel wahrscheinlicher, als dass wir jemals diese Liste zu sehen kriegen. Oder dass die Heiligen Drei Königen die Geschenke bringen und nicht die Eltern. Ja, und jetzt auch interessant, die letzte Verlautbarung vom Finanzministerium zu diesem Thema mit dieser Liste da. Sagen die doch, die Regierung arbeitet im Moment verstärkt daran, die Formel zu finden, die es erlaubt, diese Liste der Steuerbetrüger legal zu veröffentlichen. Also da sieht man ja schon, wie es aussieht. Das schlägt dem fast den Boden aus, wie man auf Deutsch sagt. Das heißt, die können gar nicht legal diese Liste veröffentlichen. Angeblich sind ihnen da die Hände gebunden. Die gleichen Leute, die 15-Jährige zur Hetzkampagne freigeben, mit Gesicht, Namen und was sie haben, ins Internet stellen. Junge Leute, die auf einer Demo waren, die werden von der Polizei ins Internet gestellt. Ihre persönlichen Rechte werden verletzt. Diese gleichen Leute können angeblich keine kriminellen, nachweislichen Betrüger öffentlich machen. Haha. Tolles System, tolle Welt, tolle verkorkste Demokratie, meine Damen und Herren. Wenn wir zu diesem Thema, weil das jetzt wirklich unglaublich, gestern hat es schon spontane Demonstrationen gegeben vor dem Sitz von der Partido Popular und es ist wirklich hanebüchen, was sich da nur innerhalb, früher war ja jeden Tag ein neuer Korruptionsskandal, aber inzwischen sind wir fast bei 2 pro Tag. Ne? Da ist zum Beispiel dieser Typ, dieser junge, wie sagt man, in den Parteien, die sich so als Jungsche da Namen machen wollen, nach oben dienen wollen. Ja, die jungen Wilden oder das Jungvolk Wilden, oder genau. Wie man die so nennt. War ja das sind meistens die von Papa den ersten Sportwagen geschenkt kriegen und dann ein paar Widerworte einlegen gegen die älteren Herrschaften. Ja. Also da ist dieser Typ da in Madrid, der dann vor 3 Jahren noch als Staatssekretär für Gesundheitswesen Bereiche privatisiert hat. Und jetzt inzwischen als, dann ist er raus aus der Regierung und inzwischen als Geschäftsmann dort bei dieser Firma, die an die privatisiert wurde, Berater. Ja, darum geht's ja, Werner. Das ist ja die Idee. Übrigens, dieser Typ ist, ja die ist der Ehemann von der Andrea Fabra, die damals im Parlament in Valencia die Leute beschimpft hat. Nee, in Madrid, wo es darum ging, ging um die Arbeitslosen, dass die zu viel Stütze kriegen und so. Que se jodan. Ja, ja, die hat die Leute beschimpft. Fuck them. Also das ist die Ehefrau von diesem Typen in, in Madrid. Ja, tolles Gesindel, was ich da... Ein anderer Fall, dieser Typ, der da in Kuba zwei Leute totgefahren hat, die bei... Bueno, totgefahren, die waren, saßen bei ihm... Im Auto, er hat einen Unfall gemacht, übrigens ohne Führerschein, und der ihm in Spanien schon abgenommen wurde, also so ein junger Wilder von der PP, ne? Und hat er dann zwei Tote und wurde dann verknackt zu 4 Jahren, weil er jetzt aber so ein wichtiger Typ ist von der Partido Popular, wurde dann ausgemauschelt, dass er die Strafe hier in Spanien absitzen darf. Er kam dann im Dezember auch kurz in Knast, darf jetzt aber am Wochenende schon wieder raus und ist übrigens einer der Schützlinge von Esperanza Aguirre, ne? Und siehe da, er arbeitet auch schon wieder. Zwar ohne, dass ihm konkrete Aufgaben zugewiesen worden sind, aber er ist jetzt Assistenz oder Berater oder was? Einer Stadträtin im Rathaus von Madrid und er hat dort einen Vertrauensposten und da verdient er jetzt 50.500 Euro im Jahr. Da würden sich doch viele Leute drüber freuen, über so einen Minijob, ne? Ein anderer Fall ist dieser Ignacio González, auch ein Schützling von Esperanza Aguirre, der inzwischen Präsident der Region von Madrid ist. Da geht's um eine Luxuswohnung in Marbella, ein Attico, Penthouse, 500 Quadratmeter, in einer Urbanisation, die heißt Alhambra del Golf. Ja. Auch mit Antikorruption und so, kommt jetzt raus, das gehört einer Gesellschaft, gehörte einer Gesellschaft, Coast Investor, mit Sitz im Steuerparadies in Delaware in den USA. Und da ist jetzt sein Name aufgetaucht. Er hat immer behauptet, er hat es nur gemietet für den läppischen Betrag von 2.000 Euro pro Monat. Und das ist ihm gerade dann zu Verhängnis geworden, weil das viel zu billig war. Ja, das, weil der Durchschnitt ist dort 6.000 Euro pro Monat. Und so sind sie ihm dann jetzt auf die Schliche gekommen. Also eine Richterin hat die Sache, die war schon eingestellt, wieder aufgenommen, die Ermittlungen, und jetzt gibt er zu, dass er das im letzten Jahr dann doch gekauft hat, ne? Weiß nicht mehr für wie viel Millionen, aber gut, er hat nur 20% davon bezahlt. Und wer ist seine Frau? Die hat die restlichen 80% gekauft. Ja, wir könnten hier Tage verbringen, um nur die schlimmsten Fälle aufzuzählen, die öffentlich zugänglich sind. Es sind nicht irgendwelche Skandale, die wir jetzt mühsam irgendwie ermittelt haben durch anstrengende Recherchen, sondern es sind wirklich Dinge, die jeden Tag ausgebreitet werden von der immer noch doch recht funktionierenden Presse, das muss man auch sagen. Die Dinge kommen ja ans Licht. Die Presse ist ja nun im Moment die einzige Macht, die vierte Macht, die wirklich einigermaßen funktioniert. Alles andere ist nicht mehr demokratisch. Was nicht mehr demokratisch ist, ist die Justiz. Ob die jemals so war, ist auch eine andere Frage. Parlament funktioniert nicht mehr demokratisch. Die Ministerien funktionieren nicht mehr demokratisch. Die Rathäuser, alles geht den Bach runter. Aber es kommt noch ans Tageslicht. Kaiser Pep, Kaiser Guardiola. Das war die große Schlagzeile der Woche auch hier in Katalonien und in ganz Spanien. Alle großen Tageszeitungen kamen diese Woche mit dem Konterfei des legendären, ja, jetzt schon zu Lebzeiten mythischen, legendären, legendenumrankten Trainers des FC Barças, Josep Pep Guardiola, an die Kioske, und man sah wirklich einen jovialen, aufgeräumten Guardiola in die Kameras lächeln, und er hat doch bei Bayern unterschrieben. Dazu der Kommentar von den Toten Hosen. Es gibt nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann. Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Andere glauben an gar nichts, das Leben hat sie hart gemacht. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Nur eins weiß ich hundertprozentig, nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Ich meine, wenn ich 20 wär und super talentiert und Real Madrid hätte schon angeklopft und die Jungs aus Manchester, und ich hätte auch schon für Deutschland gespielt und wär mental topfit. Und Uli Hoeneß würde bei mir auf der Matte stehen. Ich würde meine Tür nicht öffnen, weil für mich nicht in Frage kommt, sich bei so Leuten wie in Bayern seinen Charakter zu verändern. Das wollte ich nur mal klarstellen, damit wir uns richtig verstehen. Ich habe nichts gegen München, ich würde nur nie zu den Bayern gehen. Ist das Leben nicht viel zu schön, sich selber so wegzuschmeißen und zum FC Bayern zu gehen? Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Ganz egal, wie hart mein Schicksal wäre, ich würde nie zum FC Bayern München gehen. Ja, das müssen wir aber noch kurz kommentieren. Wir würden nie zum FC Bayern München gehen, singt Campino von den Toten Hosen in seinem berühmten Lied, in seinem berühmten Bayern-Lied. Warum ist Guardiola zu Bayern gegangen? Er hat selber einiges dazu gesagt, einiges ist jetzt bekannt geworden. Er ist zu den Bayern gegangen, nicht des Geldes wegen. Das kann man ihm glauben, der Mann ist ja sehr ehrlich, sondern er ist zu den Bayern gegangen wegen der Herausforderung und auch ein Grund, was ich glaube, ist meine Theorie, der ganze Vorstand der Bayern sind Fußballer. Das sind keine Business-Typen, keine Abramowitschs oder irgendwelche Hedgefondsmanager, sondern das sind wirklich alles Fußballer. Da ist zum Beispiel die illustre Schar von Dieter Hoeneß, Breitner, Rummenigge, Gerdchen Müller sogar. Ja. Ja, was denkst du denn, Werner? Warum hat Pep das gemacht? Warum ist er da hingegangen, zu diesen Bayern? Hombre, Herausforderung, wie du gesagt hast, was ist die Herausforderung? Ich glaube, da ist vielleicht die Bundesliga da, wo es am wenigsten Herausforderungen gibt, weil die Bayern ist ja praktisch die einzige Mannschaft, die wirklich einen Hintergrund hat und auch finanziell und in der Lage ist, überhaupt die Meisterschaft zu gewinnen. Vielleicht noch ab und zu ein anderer, aber im Prinzip sind es die Bayern. Also von daher glaube ich, dass es weniger Konkurrenz gibt als vielleicht in anderen liegen. Aber vielleicht ist die Herausforderung auch nur Deutsch zu lernen, nachdem er jetzt Englisch kann oder Italienisch kann. Ich habe gehört, er lernt Deutsch. Nur Deutsch lernen. Das machen doch alle Emigranten hier aus Spanien inzwischen, die Arbeit suchen. Und ich glaube, für ihn ist auch ein wichtiger Punkt, das wurde auch sehr breit getreten in den Tertulias hier in den Radiosendern. Er freut sich, dass die Bayern-Fans ihre Spieler und Trainer relativ in Ruhe lassen. Das heißt, das ist nicht wie bei spanischen Vereinen, wo dann irgendwelche halbfaschistischen Fanclubs wie in Madrid dann auf die Spieler einstürmen, sich von denen gerne aushalten lassen, mit irgendwelchen Gesängen und Boykotts drohen, sondern auch die Presse respektiert relativ das Privatleben der Spieler und mischt sich da nicht ein. Und das war für ihn auch ein Faktor. In England soll das ja ganz anders sein. In der Glamour-Liga der englischen Liga. Ja, also ich persönlich finde es nicht gut, dass der da hingeht, weil, weil er ein guter Trainer ist. Ne? Also der würde dann diese Vormachtstellung der Bayern vermutlich nur noch festigen. Und die Bayern sind mir eigentlich nicht so sehr sympathisch. Ja? Also ich habe die immer so ein bisschen ähnlich, diese Vorstellung wie Madrid, weißt du, so präpotent, so wir sind die Größten, in diese Haltung. Ne? Und von daher würde ich es besser finden, wenn der Mourinho dahin gehen würde. Um den Verein kaputt zu machen. Würde er die Bayern sein Pepe mitnehmen machen, und sein Real Madrid kaputt gemacht. Ja, und seine CR7 mitnehmen und seinen Pepe mitnehmen. Gut, wir haben gerade eine Hörernachricht. Die hat ein Hörer uns gerade eine SMS geschickt. Ich lese mal vor. Das ist der Bammel. Erstmal grüße ich dich, Bammel. Du hörst uns wahrscheinlich gerade zu. Klasse, dass du dich meldest. Bammel sagt, vielen Dank für den Kommentar von den Toten Hosen. Biber St. Pauli, Bammel. Und noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, den du, glaube ich, nächste Woche dann haben wirst. Ja? Ja, das ist toll. Herzlichen Glückwunsch, Bammel. Vielleicht werden wir uns sehen, vielleicht können wir das hier sogar gemeinsam im Niemandsland feiern. Gut, kommen wir zum Katastrophenblock. Kommen wir zu den gemischten Katastrophen. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Die vermischten Katastrophen und kommentierten Nachrichten vom heutigen Samstag, dem 19. Januar 2013. Hören wir zuerst einmal die Tagesschau in 100 Sekunden von den Kollegen von der ARD. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Geiselnahme in Algerien dauert an. Mindestens 12 Menschen sind offenbar seit dem Beginn der Befreiungsaktion der algerischen Armee ums Leben gekommen. 18 Geiselnehmer wurden laut einer algerischen Nachrichtenagentur getötet. Am Mittwoch hatten Islamisten ein Gasfeld nahe der libyschen Grenze gewaltsam unter ihre Kontrolle gebracht. Bundestagspräsident Lammert bemängelt deutsches Engagement für Mali. Er sehe die Entsendung von 2 Transall-Flugzeugen der Bundeswehr eher als erstes demonstratives Signal, sagte der CDU-Politiker der Saarbrücker Zeitung. Die beiden Maschinen werden heute in der malischen Hauptstadt Bamako erwartet. Boeing stoppt Auslieferungen von Dreamliner. Damit reagiert der Flugzeugbauer auf die jüngste Pannenserie bei seinem Langstreckenflugzeug. Die Produktion werde aber fortgesetzt, sagte ein Sprecher von Boeing. Zuletzt hatte der Dreamliner Batterieprobleme. Die US-Luftfahrtbehörde hatte daraufhin ein Flugverbot verhängt. Zweiter Teil des Interviews mit Lance Armstrong in einer US-Talkshow. Nach dem Dopinggeständnis des Ex-Radprofis ging es vor allem um Privates und eine von ihm gegründete Krebsstiftung. Ob Funktionäre in den Dopingskandal verstrickt waren und wer ihn mit Dopingmitteln versorgte, sagte Armstrong nicht. Schalke 04 gewinnt Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga gegen Hannover 96. Der 5:4-Erfolg der Schalker war das bislang torreichste Spiel dieser Saison. Schalke klettert vorübergehend auf Tabellenplatz 5, Hannover bleibt vorerst Elfter. Das Wetter: im Südwesten etwas Schnee mit untergefrierender Regen, auch sonst viele Wolken, aber kaum Schnee. Temperaturen von minus 8 bis plus 1 Grad. Berlin-Paris. Es geht um das Verbrechen an den kurdischen PKK-Aktivistinnen. Zwei der drei in Paris erschossenen PKK-Aktivistinnen, Ermordeten, waren wichtige Funktionärinnen der kurdischen Arbeiterpartei in Deutschland. Gegen Sakine Kanitz und Leyla Solmejetz ermittelte die Generalbundesanwaltschaft wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland. Kamitz galt als wichtige Figur im Führungskader der PKK in Norddeutschland und war Mitglied des kurdischen Nationalkongresses in Brüssel. Im März 2007 war sie in einem Café im Hamburger Schanzenviertel auf Grundlage eines internationalen Haftbefehls aus der Türkei festgenommen worden, ausgerechnet aus der Türkei, Folterland Türkei. Das Hamburger Oberlandesgericht entschied aber, sie nicht auszuliefern. Klar, an ein Folterregime, das verstößt eigentlich gegen die Menschenrechte, jemanden an ein Folterregime auszuliefern. Die Vorwürfe seien zu vage, hieß es. Der Spiegel kommentiert dazu: wer auch immer sich hinter den Anschlägen versteckt, der Dreifachmord von Paris belastet zaghafte Entspannungsversuche zwischen Kurden und der türkischen Regierung. Wir sagen dem türkischen Regime. Erst am 2. Januar hatten zwei kurdischstämmige Abgeordnete des türkischen Parlaments PKK-Führer Öcalan auf der Gefängnisinsel İmralı besuchen dürfen. Einige Wochen zuvor hatte sich sogar der Chef des türkischen Geheimdienstes MIT mit Öcalan getroffen. Damit ist es jetzt vorbei. Ende der Entspannung. Der Spiegel bringt diese Woche eine braune Nazi-Landkarte Deutschlands heraus. Die sieht wirklich schrecklich aus. Da sieht man die braunen Zonen in Deutschland. In vielen Teilen Ostdeutschlands, so heißt es, ist die NPD mehr als eine Randerscheinung. Eine Auswertung der Ergebnisse vergangener Landtagswahlen zeigt, dass die Rechtsextremen in manchen Gegenden den Status einer Volkspartei genießen. In Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen sitzen sie im Landtag. Die Karte ist erschreckend. Die meisten braunen Flecken sind im Osten konzentriert, und zwar in Mecklenburg-Vorpommern, wie gerade gesagt. Dann die meisten braunen Flecken sind auch im Süden der ehemaligen DDR, also Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Wenig Braunes sieht man allerdings in Berlin. Da ist kaum Braun in der Landkarte eingefärbt. Man kann das sehr gut erkennen. Ein paar Fakten zu diesem Thema. In Mecklenburg-Vorpommern hat die NPD in 25 Gemeinden, Achtung, mehr als 25% der Stimmen bekommen. In Koblenz, nicht in Koblenz am Rhein, sondern in einem Ostkoblenz, liegt der NPD-Stimmenanteil bei 33%. Die Nazis regieren da praktisch das Rathaus. Vorpommern-Rügen ist der Landkreis, in dem Kanzlerin Angela Merkel ihr Bundestagsdirektmandat gewonnen hat. Hier erreicht die NPD in 11 von 106 Gemeinden mehr als 10% der Stimmen. In Reinhardsdorf-Schöner hat die NPD mit 19,4% mehr als dreimal so viele Stimmen bekommen wie die SPD. Die NPD liegt in insgesamt 5 von 60 sächsischen Wahlkreisen vor der SPD. Eine ganz schön fiese Angelegenheit. Dann gibt es immer mehr Meldungen, dass der sächsische Verfassungsschutz die linken Demonstranten beobachtet, dass die sächsische Justiz linke Demonstranten wegen Kleinigkeiten in den Knast steckt und Rechtsradikalen wegen brutalen Verbrechen eine Haftverschonung gewährt. Die Leute fragen sich mittlerweile, was ist eigentlich in Sachsen los? Wer sich für dieses Thema interessiert, nachzulesen in der Tageszeitung Junge Welt vom heutigen Samstag, dem 19. Januar 2013. Ein Blick in die Presse, in die deutschsprachige Presse. Junge Welt. Gold und die deutsch-französische Freundschaft. Die Deutsche Bundesbank ist eine mächtige Institution. Das erkennt man daran, dass ihre Beschlüsse meist ungefragt hingenommen werden. Dann ein Kommentar über Israel. Landraub per Gesetz. Israelische Sicherheitskräfte räumen palästinensisches Protestlager gegen Siedlungsbau. Dann Geiseln bei Befreiungsaktion getötet. Es geht um den Krieg, den die europäische Gemeinschaft ins Herzen von Afrikas trägt, beziehungsweise der im Herzen Afrikas tobt, aber wo die Herrschaften sich einmischen, weil es ja doch einiges abzuschleppen gibt. Kritik an algerischen Kommandounternehmen ist mittlerweile groß. Dritte Bundeswehr Transall für Mali-Krieg. Das heißt, Deutschland, nachdem sie den Friedensnobelpreis bekommen haben, engagiert sich die Europäische Union wirklich kräftig im Krieg im Herzen Afrikas. Eine Woche nach ihrer Eroberung durch Islamisten hat die malische Armee die Stadt Konna komplett zurückerobert. Die Armee habe seit Donnerstag die vollständige Kontrolle über die zentralmalische Stadt, teilten die Armee am Freitag mit. Sicherheitskräfte und Einwohner bestätigten die Angaben. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS kündigte an, die Entsendung ihrer Eingreiftruppe für Mali zu beschleunigen. Jetzt kommt's. Deutschland hat für den Mali-Einsatz eine dritte Transall-Transportmaschine auf den Weg geschickt. Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, wir sagen hier Kriegsministeriums, am Freitag in Berlin mitteilte, werden mit dem Flugzeug aus Süddeutschland bestimmte Ersatzteile, so heißt es, bestimmte Ersatzteile nach Frankreich gebracht, wo bereits zwei weitere Maschinen der Bundeswehr eingetroffen sind. Sie sollen den Militäreinsatz in dem westafrikanischen Land logistisch unterstützen. So beginnt es immer. Zuerst gibt es logistische Unterstützung, ein paar Ausbilder werden hingeschickt und irgendwann steckt man dann bis zum Hals in diesem ganzen Mist. Kriege, die anfangen und in die sich westliche Mächte einmischen, gehen nie harmlos zu Ende. Die ziehen sich über Jahre hin. Aber wir haben es ja schon gesagt, es ist ein Waffenmarkt, es ist auch ein Markt. Ein Markt, an dem viele, viele Konzerne verdienen. Und das ist ein Gesichtspunkt, den man auch nicht außer Acht lassen soll, wenn ein neuer Krisenherd, ein neuer Krieg geschürt wurde. Da gibt es dann einiges zu verkaufen und einiges an Geldern zu machen. So ist das nun mal. Auf der Tagesschau.de Homepage sehen wir Fotos zu den Nachrichten, die gerade auch in den 100 Sekunden gesprochen wurden. Boeing stoppt Dreamliner-Auslieferungen, dann Algerien lehnt Gespräche mit Geiselnehmern ab. Mittlerweile dehnt sich also der Krieg aus. In Mali hat es begonnen, Mali hat eine Grenze zu Algerien. In Algerien liegen die wichtigen Gasfelder, wo praktisch das Gas, was hier in Spanien benutzt wird, herkommt. Und da wird gekämpft. Die Gasfelder sind mittlerweile besetzt. Auf den Gasfeldern wird direkt gekämpft. Sogenannte Terroreinheiten, so werden die genannt, die nennen sich selber natürlich Widerstandskämpfer, die haben Arbeiter, ausländische Arbeiter der Gasfelder, der ausländischen Gaskonzerne als Geiseln genommen. Und man erfährt natürlich nicht, was sie als Gegenleistung verlangen, aber die wollen wahrscheinlich ebenfalls Gefangene austauschen. Die Nachrichten sind hier, wie immer in einem Krieg, ideologisch eingefärbt, einseitig und verdreht. Es ist ähnlich wie bei dem Krieg in Syrien. Man weiß nicht mehr, wer was macht. Eine Bombe geht hoch, dann heißt es, das war das brutale Assad-Regime. Anwohner sagen aber, die Bombe kam mit einem Auto, sie wurde gelegt von anonymen Leuten, ein Terrorkommando und so weiter. Ist die Büchse der Pandora erst einmal geöffnet, ist alles möglich und alles ist verkehrt. Krieg. US-Republikaner Das sind die Leute, die die Milliardäre vertreten in den USA, bieten 3 Monate an, heißt es hier auf der ARD-Homepage. Im US-Haushaltsstreit gehen die Republikaner im Repräsentantenhaus mit einem Vorschlag in die Offensive. Demnach soll die Schuldenobergrenze für 3 Monate angehoben werden. Damit erhöhen sie den Druck auf den von den Demokraten geführten Senat, einen neuen Haushalt zu verabschieden, inklusive Kürzungen. Diese Leute tun alles, damit ihre Klientel, das sind sie auch selber, die Milliardäre, nicht viel Steuern zahlen müssen. Das ist ihr Bestreben. Ein Blick auf die Taz. Die Taz spricht über Wahlen in Israel. Wenn 30 streiten, die 3 moderaten Spitzenkandidaten in Israel sind untereinander heillos zerstritten. Daran scheitert ein Bündnis gegen Amtsinhaber Netanyahu. Das Thema Israel ist auch in Deutschland im Moment ein Riesenthema. Es gab ja die Polemik zwischen dem Sohn von Rudolf Augstein und dem Rabbiner, der in New York eine Liste der schlimmsten Antisemiten rausgibt. Und tja, kurioserweise wurde Augsteins Sohn, ein Spiegeljournalist, der besonders viel auf der Spiegel-Homepage schreibt, auf diese Liste gesetzt als einer der schlimmsten Antisemiten, die es im Moment gibt. Das hat dieser junge Augstein sich natürlich nicht so einfach bieten lassen, sondern hat dagegen protestiert. Und nun gab es eine Polemik im Spiegel. Sie haben selber über die Polemik, also über diese Liste diskutiert. Und das ist sehr interessant zu lesen. Es geht darum, was Israel darf, welche Tabus gebrochen werden und wer überhaupt Israel kritisieren darf. Ja, diese Anschuldigung, die kam eben aus New York von diesem Simon Wiesenthal Center und die haben dann also tatsächlich den Augstein auf Platz 9 einer Liste gesetzt der schlimmsten Antisemiten auf der ganzen Welt, ja. Ein totaler Schwachsinn für mich, weil alles, was der macht, hat mit Antisemitismus überhaupt nichts zu tun, sondern er kritisiert bestimmte Aspekte der Politik vom Staat Israel. Er kritisiert Maßnahmen und die Haltung der Regierung. Ja? Aber für diese Leute da in New York und für viele andere auch, die ziehen eben immer an dieser gleichen Masche. Kritik an Israel ist gleich Antisemitismus, ja. Und so ähnlich war das ja bei Grass auch, ja. Und also ich finde, mit dieser dümmlichen, blöden Gleichsetzung erreichen sie im Grunde genau das Gegenteil von dem, was sie wollen, ja. Wenn man das identifiziert, dann geht das, was Antisemitismus ist, wird dann verwässert, sagen wir mal, ja. Und also ich finde es auch unglaublich. Und dann die Diskussion dazu, ne, in Deutschland, ne, was da für Schwachsinn verzapft wird, das ist wirklich erstaunlich. Ja. Deutschland ist ja offiziell immer noch das Tätervolk. Der Holocaust ging von Deutschland aus, der Holocaust wurde in Deutschland geplant, in Berlin, Wannsee-Konferenz, das darf man natürlich nicht vergessen. Und vor dieser Folie, vor dieser historischen Schreckensfolie, wird natürlich jedes Wörtlein, das fällt, auf tausende von Goldwagen gelegt, wird gemessen und wird sofort, wenn es nicht gerade freundlich ist, als Antisemitismus abgetan. Das machen nicht irgendwelche Leute, die damals im KZ gesessen haben oder ihre Angehörigen. Das sind meistens heutige skrupellose Politiker und Ideologen, denen diese Schiene einfach nur opportun ist. Es gibt bei den Israelis selber jede Menge Kritiker. Dieses Sprachkorsetts, wie der Spiegel auch sagt, die Bürger, so sagt der Spiegel in einem längeren Artikel zum Thema Deutschland und Israel, die Bürger sind ermüdet vom Sprachkorsett der deutsch-israelischen Freundschaft. Natürlich braucht jede Gesellschaft Tabus, heißt es da. In Deutschland gehört das Leugnen des Holocaust genauso dazu wie das Rütteln am Existenzrecht Israels. Aber muss nicht jede Zeit auch ihre eigene Sprache finden? Der Zweite Weltkrieg ist seit 6 Jahrzehnten vorbei, die Generation der Täter stirbt aus. Deutschland ist inzwischen einer der engsten Verbündeten Israels. Das belegen schon die milliardenschweren Waffenlieferungen aus der Bundesrepublik. Berechtigt das nicht zu offenen Worten, wenn nötig gar zu scharfer Kritik? Die Kanzlerin ist nicht dieser Meinung, so viel ist klar, der Spiegel. Wie kein anderer Regierungschef, Chefin hier natürlich, hat sie Deutschland an die Seite Israels geführt. Manche halten das Bemühen um die Aussöhnung mit den Juden für die einzig wirkliche Überzeugung der Kanzlerin. Das ist für sie ein persönliches Anliegen. Nun kommt's aber. Merkels bedingungslose Solidarität mit Israel hat sich für sie nicht ausgezahlt, sagt der Spiegel. Aber sie hat eine Distanz entstehen lassen zu vielen Bürgern, die der Kanzlerin dabei nicht folgen wollen. Wie groß der Graben ist, zeigte sich zuletzt bei der Debatte um das Gedicht von Günter Grass, in dem er Israel zum Aggressor im Nahen Osten machte, nicht machte, indem er sagte, dass Israel der Aggressor ist und das Land zur Gefahr für den Weltfrieden ausrief. Kein Politiker von Rang sprang Grass bei. CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe sagte, er sei entsetzt über das Gedicht. Selbst Sigmar Gabriel erklärte, manches ist überzogen und in Teilen hysterisch. Umso stürmischer war die Unterstützung der Bürger. In den Parteizentralen stapelten sich die Briefe, die sich über die Zurechtweisung von Grass empörten. Was bedeutet das? Sind die Deutschen ein Volk von Antisemiten? Lauert an jeder Ecke, wie gerade der Autor Tuvia Tenenbaum in seinem Buch Allein unter Deutschen schreibt, die Fratze des Judenhasses? Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Untersuchungen über Antisemitismus in der Bundesrepublik. Über kaum etwas wurde so viel geforscht wie über das Ressentiment der Deutschen gegen die Juden. Die letzte große Studie erschien im Auftrag des Bundesinnenministeriums. Sie umfasst 204 Seiten. Die Frage ist nur, wie man eine Haltung misst, ein Gefühl. Was ist die Einheit von Hass? Ist Antisemit, wer sagt, die Juden hätten zu viel Einfluss in Deutschland? Oder wer zustimmt, dass die Juden sich um niemanden als um sich und ihre Gruppe kümmerten? Deutschland, so viel lässt sich sagen, liegt bei solchen Fragen eher im europäischen Mittelfeld. In Polen und Ungarn sind Ressentiments gegen Juden weiter verbreitet als in Deutschland. Insgesamt, so die Studie des Innenministeriums, bestehe bei 20% der Deutschen ein latenter Antisemitismus. Ein paar konkrete Zahlen jetzt aus der Studie. Da wurden zum Beispiel Fragen gestellt wie, Juden versuchen heute Vorteile daraus zu ziehen, dass sie während der Nazizeit die Opfer gewesen sind. In Deutschland stimmen dem 48,9% zu, in Polen 72,2%, in Ungarn 68,1%, am wenigsten in den Niederlanden, nur 17,2% sagen, das stimmt. Noch vielleicht eine Frage aus dieser Studie. Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man Juden nicht mag. In Deutschland stimmen da 35,6% zu, 41,1% in den Niederlanden, 55,2% sagen ja in Polen, 45,6% in Ungarn. In Italien sind es nur 25,1%. Israel führt einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. 47,7% der Deutschen sagen, ja, das ist so. 63,3% der Polen und 41% der Ungarn. 42% der Menschen in Großbritannien, der Befragten, sagen, ja, das ist so. Jedenfalls, was Antisemitismus ist, ist schwer zu definieren. Eine Kritik an der Politik eines Staates ist es garantiert nicht. Das können wir von hier aus sagen. Dann auf der Homepage der Taz weitere interessante Dinge und Meldungen. Wolfsburg neuer Trainer, der heißt Dieter Hecking, der spricht da über seine neuen Herausforderungen. Dann gibt es einen Datenklau-Skandal in der Apothekerlobby. Im Auftrag eines Apothekerlobbyisten soll ein IT-Mitarbeiter Geheimdokumente ausspioniert haben. Es gibt möglicherweise Hintermänner und so weiter. Dann gibt es das Märchen Made in Germany. WTO und OECD wollen es genauer wissen. Wird die Herkunft einzelner Produktkomponenten berücksichtigt, verändert sich die Außenhandelsbilanz und alle Außenhandelsbilanzen. Produkte zum Beispiel, wo Made in Germany draufstehen, kommen nicht unbedingt aus Germany. Das kann sich jeder ausrechnen, wenn zum Beispiel für Autos Komponenten in Korea gebaut werden, andere in Südostasien, andere in Portugal, weitere Teile in Südamerika, Die Teile werden dann verschifft, kommen irgendwo in einer deutschen Fabrik an und werden dann nur noch zusammengeschraubt oder nur noch teilweise zusammengeschraubt. Dann ist die Frage, ist das alles noch made in Germany? Wir wissen das, nur man sollte da den Etikettenschwindel lassen und sollte sagen, made in the global empire. Im Spiegel gibt es ein Interview mit einem Dokumentarfilmer, mit Christoph Rüfer, der ist 55 Jahre alt, der hatte im Jahr 2000 den Porträtfilm Klaus Kinski gedreht. Klaus Kinski, ich bin kein Schauspieler. Jetzt spricht Rüter im Spiegel in einem Interview über die Vorwürfe von Kinskis Tochter Pola, ihr Vater habe sie im Kindesalter missbraucht. Spiegel, Herr Rüter, Ende der 90er Jahre haben Sie für Ihren Film viele Interviews mit Familienmitgliedern und Mitarbeitern von Klaus Kinski geführt. Gab es Hinweise, dass er seine Tochter missbrauchte oder missbraucht haben könnte? Rüter, ich traf einige Gesprächspartner, die Andeutungen machten, aber keiner wurde direkt. Als ich mit Pola Kinski mehrere Gespräche am Telefon führte, war es, als öffnete sich plötzlich ein Ventil. Stundenlang redete sie über die Schwierigkeiten mit ihrem Vater. Es war zu spüren, dass da etwas nicht stimmte. Aber sie waren noch nicht bereit, sich ganz zu öffnen. Die Zeit war wohl noch nicht reif. Einmal erzählte sie mir, dass ihr Vater manchmal unter ihrem Bett gelegen habe, als sie ein Teenager war. Sind Sie dem nicht nachgegangen? Rüter, natürlich. Aber zum einen musste ich respektieren, dass Pola Kinski nicht genauer werden und nicht vor die Kamera treten wollte. Zum anderen war die Zusammenarbeit mit der Familie, vor allem mit Kinskis Brüdern, schwierig. Irgendwann bekam ich Hausverbot. Das Familienleben war vermintes Gelände. Da sollte kein Fremder drauf. Spiegel, in seiner Autobiografie »Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund« behauptet Kinski 1975 schon, er habe mit seiner Schwester und Mutter geschlafen und Sex mit Minderjährigen gehabt. Hat ihm damals niemand geglaubt? Rüter, die meisten hielten das für reine Fantasterei. Ich auch. Kinski war in der deutschen Öffentlichkeit damals der Irre vom Dienst. Ein Provokateur, der prahlte und protzte. Spiegel, Kinski gebärdete sich als antibürgerlicher Rebell. Gehörte der sexuelle Tabubruch zu seinem Programm? Rüter, ja, offenbar. Er war ein Psychopath und Narzisst. Aber es schockiert mich zutiefst, dass ein Mensch wie er, der in der Kriegsgefangenschaft vergewaltigt wurde, so grausam gegenüber anderen sein konnte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Film über ihn nicht gedreht. Hello. Im Studio, es macht heiß, offensichtlich bei uns. Ja, es ist heiß. Ja. Ist heiß. Sie haben am Samstag, Sie sind ja im Moment ganz viel auf Tournee, am Samstag bei Thomas Gottschalk ein bisschen trockenen Mund gekriegt. Darf ich Ihnen was zu trinken offerieren? Was möchten Sie trinken? Ich kriege immer einen trockenen Mund, wenn ich in solche Gebäude komme. Das sind diese verflixten Scheinwerfer. Also was möchten Sie trinken? Ein Bier, ein Whisky, ein Glas Wasser, ein Glas Milch? Ich antworte immer für mich. Ich warte gar nicht, was ich antworte. Ich habe nicht gesagt, das sind die Scheinwerfer. Ich sage, es ist immer trocken in solchen Häusern, weil nie frische Luft ist. Aber das ist egal, das wird sich, ich bin ja nicht lange hier. Nein, ich muss nichts sagen. Es wird viel geballert, Herr Kinski, in Ihren Streifen. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, dass Sie die meisten Filme, die Sie machen, zum Kotzen finden. Gilt das auch für den Film, den Sie soeben fertig gedreht haben? Ich habe den Film nicht gesehen, aber man hat mir gesagt, der wäre. Die Leute sind alle sehr begeistert, die ihn gesehen haben. Und das ist das Wichtigste, nicht? Also, was ist dann für Sie der Grund, Ja zu sagen zu einem Film? Ach, das hängt von so viel. Das hängt von so vielen Gründen ab. Niemals von einem einzigen Grund. Das hängt ab von wie viel Geld und wo es ist und wann es ist und ob ich ihn machen will, ob ich die Leute leiden kann und oder ob ich in das Land fahren will oder so. Es Hängt es mehr... endlos, wenn ich das alles erzählen würde von 200 Filmen. Hängt es mehr vom Scheckbuch oder mehr vom Drehbuch ab, der Entscheid, der effektive? Die erste Entscheidung, wenn das wirklich so interessant ist, was ich das zu beantworten, erste Entscheidung hängt daran ab, wie viel Geld es ist, okay? Also ich lese die Drehbücher überhaupt nicht, bevor ich nicht weiß, wie viel mindestens Geld es sein soll, sein wird. Und dann sage ich meine Agenda als Drehbuch lesen, okay? Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana, Contrabanda FM 91.4. Vale. Ich rauche noch die letzte Zigarette und leg noch mal die alte Platte auf. Wär er noch da, dann weiß ich es, er hätte mein Herz gekriegt im Sommerschlussverkauf. Er hieß nicht von Oertzen, er hieß einfach Tom. Und als es ihm schlecht ging, schrieb ich ihm, ich komm. Da sah ich die Wahrheit, da hatte ich Klarheit. Er hat mich belogen und das nicht so knapp. Er sprach von Familie und von blauem Blut. Er war ein Ganove und das nicht mal gut. Ich gab ihm mein Letztes, frag nicht, wer ersetzt es. Nicht mal von der Steuer setzt man sowas ab. Und das Schloss, von dem er sprach, war ein Vorhängeschloss an dem Keller, in dem er sich erschoss. Er hieß nicht von Oertzen, doch das war mir gleich. Solange ich ihn liebte, da war ich so reich. Er hat mir im Leben so vieles gegeben, doch dann kam der große Zapfenstreich. Von dem er sprach, war ein Vorhängeschloss an dem Keller, in dem er sich erschoss. Er hieß nicht von Oertzen, doch das war mir gleich. Solange ich ihn liebte, da war ich so reich. Er hat mir im Leben so vieles gegeben, doch dann kam der große Zapfenstreich. Ja, Kinski, der ewige Lausbub, das war übrigens Hildegard Knef. Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Wir haben von Kinski natürlich alles Mögliche hier auf der Hinterhand. Zum Beispiel seine Publikumsbeschimpfung, das macht er gerne. Wir haben das letzte Woche schon erwähnt, Werner, du hast da gesagt, der reiste durch die Gegend und predigte irgendwelche Jesus-Bibel-Geschichten. Ja, ja, ja. Aus der Bibel vorgelesen und dann angefangen, die Leute zu beschimpfen, sich reingesteigert, am Ende wütendes Mikrofon kaputt gemacht. Ich kann mich erinnern, in der Kongresshalle. Ja, er machte auf Dämon, er hat sich da auch dämonisch die Augen geschminkt. Und wischt ihm mit seinem Hemd die staubigen Füße. Er schlägt jetzt gerade um sich. Er hat da einem Bühnenfreak eine reingehauen im Vorbeigehen. Kinski. Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus. Der unter Polizisten, Bankiers, Richtern, Henkern, Offizieren, Kirchenbossen, Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird. Ich bin nicht euer Superstar. Halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. Und vor allen Dingen komm du jetzt hierher, hier so ein großes Maul. Leute, ich bin kein großer Redner. Und es ist vielleicht möglich, dass man euch welche Christus suchen. Aber ich glaube, er ist es nicht. Denn Christus war, so viel ich weiß, duldsam. Und wenn ihm einer widersprochen hat, dann hat er versucht, ihn zu überzeugen. Aber wie gesagt, halt deine Schnauze. Nein, er hat nicht gesagt, halt die Schnauze. Er hat eine Peitsche genommen und hat die nächsten Messe gehauen. Das hat er gemacht. Du dumme Sau! Ja, Christus hat eine Peitsche genommen und ihm in die Fresse gehauen, du dumme Sau. Das war eine Bühnenshow von Kinski aus den 70er Jahren. Und dazu braucht man gar nichts mehr zu sagen. Klaus Kinski, jahrelang, vielleicht jahrzehntelang, seine Tochter und wer weiß wen noch sexuell missbraucht. Ein menschlicher Abschaum, kann man anders nicht mehr sagen. Hildegard Knef, die Sünderin. Erstaufführung des Films, Die Sünderin, war übrigens am 18.01.1951. Das Filmplakat war auf meinem Geschichtskalenderblatt vom gestrigen Freitag. Da sieht man die kaum zu erkennende Knef, die ist da so im Stil der alten Filmplakate gemalt. Man sieht da ihren Busen, der hängt da sehr verführerisch aus dem Plakat raus. Mit Willi Forst, Hildegard Knef, Gustav Fröhlich, Regie Willi Forst, Die Sünderin, Filmplakat von 1951. Heute ist der Film Die Sünderin mit Hildegard Knef in der Hauptrolle ab 12 Jahren freigegeben. Als er 1951 in die Kinos kam, entzündete sich an ihm der erste Skandal des deutschen Nachkriegskinos. Befürworter und Gegner lieferten sich Saal- und Straßenschlachten. Es gab Aufführungsverbote und Demonstrationen. Priester wetterten von der Kanzel gegen das Schandwerk. Geistliche Waffen, Stinkbomben in Kinosäle. Dabei wäre der Streifen ohne die Proteste wohl bald in den Archiven verschwunden, denn die Erstaufführung am 18. Januar floppte ohne großes Aufsehen. Erst mit dem einsetzenden Skandal wurde der Film auch zum Kassenschlager. À toi bouleversant. Pourquoi tant de mots tendres ou bizarres? C'est vrai? Tu es simplement... Wunderbar. Oui, wunderbar. Der Film erzählt die Geschichte einer Prostituierten, die sich in einen Maler verliebt. Als er erblindet, erlöst sie ihn von seinen Qualen, leistet ihm Sterbehilfe und nimmt sich schließlich selbst das Leben. Einige kurze Nacktszenen sowie die Thematisierung von Prostitution und Suizid brachten vor allem Kirchenvertreter in Rage. Wunderbar. Hurerei und Selbstmord! Sollen das die Ideale eines Volkes sein, war auf einem Flugblatt zu lesen. Und der Kölner Kardinal Josef Frings ließ verkünden, dass jeder Christ, der den Film ansieht, sich mitschuldig macht an einer unverantwortlichen Verherrlichung des Bösen. Bei der Scheidung, da sag ich sogar, oh, du warst trotzdem wunderbar. Heute ist der Film natürlich für Jugendliche ab 12 freigegeben. Das muss man sich einmal vor Augen führen. In was für Zeiten wir heute leben und was sich alles geändert hat. So, das Lied haben wir gerade schon mal gehört. Er hieß nicht von Oertzen, von der Hildegard Knef Idole Erinnerungs-CD. Moment, hören wir noch das Lied vom einsamen Mädchen, Hildegard Knef. Sie herzte sanft ihr Spielzeug, bevor sie es zerbrach, und hatte eine Sehnsucht und wusste nicht wonach, weil sie einsam war. und so blond ihr Haar und ihr Mund so rot wie Wein. Doch wer von diesem Wein trank, konnt nie mehr glücklich sein. Tra-la-lera, tra-la-lera, tra-la-lera, tra-la-la. Doch einer sprach im Frühling, auch du fühlst Lust und Schmerz, und brach ihr tausend Rosen, doch sie brach nur sein Herz, weil sie einsam war und so blond ihr Haar und ihr Mund so rot wie Wein. Fast schon ans Ende unserer Sendung angelangt, haben wir noch ein paar Dinge zu berichten. Werner hat ein paar Sachen über Griechenland zu sagen. Also fangen wir an mit dem Aufruf zu einer Demonstration. Wann und wo? Heute, 19. Januar, wo? In Athen. obwohl wir da jetzt nicht mehr hinkommen rechtzeitig, will ich doch nochmal sagen, worum es da geht. Es ist also angekündigt für heute Nachmittag ab 14 Uhr eine große Demonstration, eine Kundgebung. Und Athen, diesmal geht es nicht so direkt um Arbeit, Elend, Armut, sondern Athen soll zur antifaschistischen Stadt erklärt werden. In dem Aufruf heißt es, dass es nicht nur ein Protest sein soll gegen diese immer mehr anwachsende Nazi-Partei Goldene Morgenröte, sondern auch gegen die rassistische Politik der Regierungskoalition, die also Immigranten in Lagern konzentriert und sie auf alle möglichen Art und Weisen schikaniert und diskriminiert. Ne? Und es wird auch die Parallele aufgezeigt zur Nazi-Zeit, so dass wie Hitler damals die Juden zu Sündenböcken erklärt hat, wird heute in Griechenland die Schuld an der Krise den Immigranten in die Schuhe geschoben, beziehungsweise sie sind der Grund dafür, dass die Krise nicht zu überwinden ist. Ne? Und so auf diese Art und Weise werden von oben ganz offiziell Vorurteile geschürt und aufgerufen quasi. Die Konsequenz ist Volksverhetzung. Ne? Die Leute, die wenden sich dann den Nazis zu, wenn die anderen, die Demokraten, das sagen, ja? Weil die das Gleiche noch besser vertreten. Und diese wiederum, die verstärken dann ihre Angriffe auf Ausländer ganz brutal. Die Leute werden zusammengeschlagen oder mit dem Messer niedergestochen. Ihre Geschäfte werden demoliert. Und wenn die sich dann wehren, die Immigranten, dann kommt die Polizei und verhaftet sie und versucht sie auszuweisen, führt Razzien durch, ne? Haben wir ja schon öfter gesagt, 50% der Polizisten in Griechenland sind Sympathisanten dieser Nazi-Partei. Jetzt gibt's ein neues Gesetz in Griechenland, auch verabschiedet von den demokratischen Parteien, dass es die Ausländerkinder nicht mehr die griechische Staatsangehörigkeit bekommen, obwohl sie dort geboren sind. Die werden dann 18 Jahre lang in Zukunft als Illegale betrachtet und dann, wenn sie 18 sind, heißt es, müssen sie zurück in ihr Heimatland, ein Heimatland, das sie überhaupt nicht kennen, weil sie noch nie dort gewesen sind. Ja? Und was aber auch festzustellen ist, in den letzten Monaten ist halt ein immer stärker werdender Widerstand auch gegen diese faschistischen Tendenzen. Die Leute in Stadtteilen organisieren sich, Organisationen von Lehrern, Studenten, anarchistische Gruppen, und so soll also mit dieser Großkundgebung heute ein Zeichen gesetzt werden, dass man sich das nicht mehr gefallen lassen will. Es haben zig Organisationen und Gruppen dazu aufgerufen. Und in Athen also ab 14 Uhr, und jetzt gab es eben auch einen Aufruf international, dass in anderen Städten heute auch was stattfinden soll zu diesem Thema, und unter anderem in Barcelona auch. Das wird heute Nachmittag ab 18 Uhr sein, eine Sympathiekundgebung für die Griechen, und wir haben ja wirklich auch alle Gründe dazu, aufzupassen, weil die Probleme sind ja hier im Grunde das gleiche. Hier haben wir noch nicht eine Nazi-Partei, die vergleichbar wäre mit dieser Goldenen Morgenröte, aber wir haben zum Beispiel die Plataforma per Catalunya hier, offene Rassisten, die es jetzt gerade bei der letzten Wahl nicht geschafft haben, ins Parlament zu kommen, aber die Gefahr ist latent da. Ne? Und wenn also die Nazis in Griechenland noch stärker werden sollten, würde das praktisch in allen anderen europäischen Ländern diese Tendenzen auch stärken. Also deshalb heute in Barcelona auch eine Demonstration ab 18 Uhr, Treffpunkt vor der Niederlassung oder dem Büro des Europäischen Parlaments in Barcelona am Passeig de Gràcia, Nummer 90, Ecke Provenza. Musik. alten Griechen stand der Gott Xenios Zeus für Gastfreundschaft. Er beschützte die Fremden. Da erscheint es reichlich makaber, wenn ausgerechnet unter diesem Namen die moderne griechische Regierung eine Großrazzia in Athen startete. Dem Land geht es schlecht, da versucht die ansonsten ziemlich hilflose Regierung auf diese Art Stärke zu zeigen. Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden 6000 Personen festgenommen unter dem Vorwurf, illegal ins Land gekommen zu sein. 1600 kamen in Abschiebehaft. Ja, uns bleiben nur noch wenige Minuten, um uns zu verabschieden. Blues Forever, so heißt das Album des Emil Mangelsdorf Quartetts. Special Guest Bert Böhren. Wir hören soeben einen meiner Meinung nach sehr aufregenden Song aus diesem Album. Vielleicht noch eine ganz kleine Kulturnotiz und dann müssen wir wirklich Tschüss sagen. Es gibt eine Ausstellung, die geht vom 24. bis zum 28.2. 24. Januar bis 28. Februar. Der 1968 gegründete Steidl Verlag in Göttingen, Deutschland, ist dank der verlegerischen und gestalterischen Tätigkeit von Gerhard Steidl, der ist 1950 geboren, zu einer der weltweit führenden Adressen im Bereich Fotobücher avanciert. Die Ausstellung Steidl Bücher machen mit Künstlern, Bücher machen mit Künstlern präsentiert eine Auswahl dieser einzigartigen Arbeiten. Im Vordergrund stehen dabei die handwerkliche Dimension des Buchmachens sowie die enge Zusammenarbeit mit den Künstlern. Im Circolo dell'Arte in der Calle Princesa 52a hier in Barcelona zu sehen. Der Eintritt ist frei. Noch eine Möglichkeit, sich zu betätigen, weil das Kino ja immer teurer wird. Es gibt auch billige oder gratis Filme. Morgen Abend zum Beispiel um 19 Uhr wird in der Bank Expropiata Gracia, in der enteigneten Bank, der Film Brasil gezeigt. Ich sage nochmal die Adresse, Travessera 181, also Metro Joannic oder Fontana. Brasil von 19 bis 21 Uhr. Und damit sagen wir auch Tschüss. Schönes Wochenende, Werner. Alles Gute. Mach's gut. Viel Tschüss. Spaß. Tschüss. Und ich bin guter Dinge, optimistisch, dass wir nächste Woche wieder positive Sachen zu berichten haben. Es fängt jetzt schon an. Die Arbeiterklasse entdeckt neue Kampfformen. Diesmal nicht hier in Barcelona, sondern in Indien, in Assam. Dort haben in einer Teeplantage gab es einen Aufstand von Arbeitern, 700, weil 10 von ihnen entlassen oder rausgeschmissen werden sollten aus der Wohnbaracke. Was haben sie gemacht? Sie haben das Landhaus vom Besitzer umzingelt, es in Brand gesetzt. Er, der Besitzer und seine Frau sind verbrannt. Und 5 von diesen Arbeitern haben sich offenbar dann dran gemacht, das Fleisch von ihren Ex-Chefs aufzuessen. Also vielleicht sind wir bald hier auch soweit. Tschüss. Die heutige Sendung wird nächste Woche wiederholt. Zweimal, Donnerstag und nächsten Freitag und nächsten Samstag von 10 bis 12 heißt es dann wieder Niemandsland live auf Sendung. Tschüss, adeo. Schaut auch ins Internet unter www.niemandsland.contrabanda.org. Jo. Ja. keine Kinder mehr. Keiner passt auf uns auf, denn wir sind keine Kinder mehr. Wir müssen Miete zahlen, wir sind keine Kinder mehr. Und Kinder haben keine Werte. Sieh uns doch an. Wir sind keine Kinder mehr. Keiner passt auf uns auf, denn wir sind keine Kinder mehr. Wir müssen Steuern zahlen, wir sind keine Kinder mehr. Und Kinder haben keine Werte. Hey. Es ist nicht leid, mein Freund, denn wir sind keine Kinder mehr. Doch trauern immer noch den alten Zeiten hinterher. Als wir noch jünger waren und alle noch am Block abhing, bevor hier jeder der Kollegen mit einem Job anfing. Und viele von uns haben die Schule geschmissen oder wurden von der Schule geschmissen. Mann, es ist traurig, wie viele von uns mit einem guten Gewissen nichts taten als die ganze Jugend nur kiffen. Es ist unglaublich, es ist ein harter Weg, wenn man versucht einen Sinn in seinem Leben zu finden und ihn nicht findet. Es ist ein harter Weg, erwachsen zu werden, denn damals als Kind erschien alles noch so simpel. Ey. Es ist nicht leicht, mein Freund, denn wir sind keine Kinder mehr. Keiner passt auf uns auf, denn wir sind keine Kinder mehr. Wir müssen Miete zahlen, wir sind keine Kinder mehr. Und Kinder haben keine Werte. Sieh uns doch an. Wir sind keine Kinder mehr. Keiner passt auf uns auf, denn wir sind keine Kinder mehr. Wir müssen Steuern zahlen, wir sind keine Kinder mehr. Und Kinder haben keine Werte. Und damals wünschen wir uns so sehr, erwachsen zu sein. Heute könnte gerne alles wieder andersrum sein. Denn wir träumten davon, frei zu sein, wollten alles allein entscheiden. Auch damals gab es Streitereien, doch das waren alles Kleinigkeiten. Doch dann kam Beziehungskrisen und Alk und Weed und Season. Und so viel Pech und so viel Stress und wir waren nie zufrieden. Und merken, wir müssen Verantwortung tragen, endlich erwachsen werden, auch wenn wir noch Angst davor haben und die sehen. Es ist ein harter Weg, wenn man versucht, einen Sinn in seinem Leben zu finden und ihn nicht findet. Es ist ein harter Weg, erwachsen zu werden, denn damals das Kind erschien alles noch so simpel. Es ist nicht leicht, mein Freund, denn wir sind keine Kinder mehr. Keiner passt auf uns auf, denn wir sind keine Kinder mehr. Wir müssen Miete zahlen, wir sind keine Kinder mehr. Und Kinder haben keine Werte. Sieh uns doch an.